Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 89 des Gabelbissen Podcast. Tja, lang dauert es nimmer mehr und dann habe ich die 100. Folge. Eben zu dieser jenen Folge möchte ich dann am Ende der heutigen Folge noch ein bisschen mehr erzählen. Ich würde sagen, aber kommen wir gleich zum heutigen Thema. Und zwar wird es heute eine finale Folge und zwar nicht die finale Folge des Gabelbissen. Aber gut, ich nehme an, das habt ihr sicher nicht gedacht, weil ich ja vorher noch von der Folge 100 geredet habe. Sondern die finale Folge meiner kleinen weinigen Serie. Und zwar fehlen uns noch einige Sachen. Ein paar wenige Sachen. Wir haben ja jetzt mal erfahren, wie der Wein entsteht, was Sturm ist. Ich habe euch erzählt, welche weißen und welche roten Sorten es gibt. Aber eine Variante fehlt noch, und zwar die speziellen Weine, die Österreich so zu bieten hat. Und da habe ich mir drei bekannte Vertreter herausgesucht und die wollen wir uns in der Folge mal genauer anschauen. Am Ende gibt es natürlich wieder ein Rezept, so viel kann ich schon verraten. Und da kochen wir dann mit einem der genannten Weine. So, warum in die Ferne schweifen, habe ich mir gedacht, beginnen wir mit einem Wein, der zumindest von meiner Wohnsituation aus gesehen der nächstgelegene ist, und zwar der legendäre gemischte Satz oder auch gemischter Satz. Das ist eine Spezialität aus Wien, mittlerweile ein DAC-Wein, und vereinfacht gesagt ist der gemischte Satz nichts anderes als ein gemischter Wein. Aber Achtung, das ist kein Cuvée, sprich, der gemischte Satz wird nicht verschnitten, wie man es ja zum Beispiel von einem Cuvée her kennen, wo man ja Hausnummer jetzt drei verschiedene Reihensorten hat, also reine Sorten hat. Und die werden dann verschnitten zum Cuvée. Das ist beim gemischten Satz nicht. Da funktioniert das nämlich anders. Da werden nämlich im Weingarten mehrere Rebsorten kultiviert, die werden dann gemeinsam geerntet und gemeinsam gekeltert. Um einen DAC machen zu können, muss der gemischte Satz aus mindestens drei verschiedenen Weißweinsorten bestehen und die müssen dann, wir sind ja immer ganz streng bei dem Ganzen, im Kataster der Wiener Rebflächenverzeichnis drinstehen. Da muss das eingetragen sein. Ja, natürlich gibt es dann noch ein paar mehr Regeln. Der größte Sortenanteil darf 50% nicht überschreiten und die Drittsorte darf aber 10% nicht unterschreiten. Wenn man jetzt keine sogenannte Lagenangabe aufs Etikett druckt, muss der Wein als trocken deklariert werden und darf auch keine, wie soll man sagen, holzige Note haben oder nur einen ganz dezenten Holzgeschmack, sprich Barrique ausgebaut. Und eins noch, er darf nicht über 12,5% Alkoholgehalt verfügen. Hat man hingegen einen Lagerwein, darunter versteht man meines Wissens nach die Angabe des Ried, zum Beispiel Stammersdorf, entfällt da einiges. Also er muss nicht trocken sein, er kann durchaus ein lieblicher Wein sein, ich kann hier den Barrique ausbauen und somit den Holzgeschmack haben, aber ich darf den Wein nicht vor dem 1. März des Folgejahres der Ernte verkaufen. Das heißt, wenn ich ihn heuer 2015 ernte, darf ich den frühestens mit 2. März 2016 verkaufen. Primär verwendet man heutzutage für den gemischten Satz übrigens die Weißweinsorten Grüner Veltliner, Riesling, die diversen Burgunder-Varianten, Chardonnay, Neuburger, Traminer, auch Gewürztraminer, dann einen Rosenmuskateller und dann eher so unbekanntere, kleinere Sorten, der österreichische Weiß und die Jubiläumsrebe. Die letzten beiden müsste ich auch in der Weißweinfolge ein bisschen genauer erklärt haben. Ja, das Interessante ist, der gemischte Satz hat eine durchaus längere Vergangenheit. Und da gibt es eine nette Legende zu dem Ganzen. Und zwar hängt die mit einem der Wiener Wahrzeichen, dem Stephansdom, zusammen. Wer den Stephansdom schon mal gesehen hat oder Foto oder auch schon mal in Wien war, der generell in Wien wohnt, klar, da hat man ihn sicherlich auch schon gesehen, dem ist aufgefallen, der Stephansdom hat eigentlich nur einen komplett gefertigten Turm und dann noch einen unvollendeten Turm, und zwar ist das der Nordturm. Und da besagt die Legende, dass das, was vor ihm dasteht, auf alle Fälle das Fundament mit Wein gebaut wurde. Und zwar geht das zurück auf das Jahr 1450. Und da soll der Wiener Wein, so sagt die Legende, derart sauer gewesen sein, dass den kein Wiener und keine Wienerin trinken wollte. Die Weinbauern wollten ihn einfach ja, in die Donau kippen oder so irgendwo entsorgen. Und da hat dann Friedrich III., seinerzeit Herrscher von Österreich, ein Gesetz veranlasst, dass die Verschüttung dieses Reifbeißers, so hat man den Wein dann genannt, verboten hat. Er forderte auf, dass die Weinbauern sämtlichen ungenießbaren Wein nicht einfach entsorgen sollten, sondern die mussten ihn zum Stephansfriedhof bringen. Der Stephansfriedhof, nur kurz zur Erklärung, war jener Friedhof, der damals den Stephansdom umgeben hat. Heutzutage gibt es ja niemand mehr, das ist Fußgängerzone. Also da war früher mal ein Stephansdom. Kurze Bemerkung noch am Rande. Ich kann euch persönlich sehr stark die Katakombenführung beim Stephansdom empfehlen. Da begibt man sich einige Etagen unterhalb der Kirche des Doms und sehr interessant, was es da zu sehen gibt. Aber wieder zurück zu unserem gemischten Satz. Ja, die sollten ihn eben dorthin bringen und dort wurde eben dieser Wein dann zur Brandkalklöschung verwendet. Und das hat man als Fundament für den Nordturm verwendet. Wieso und warum der jetzt nicht fertig gebaut wurde, das möchte ich jetzt noch näher beleuchten, weil immerhin bin ich ja doch noch ein kulinarischer Podcast. Ja, und eben unter diesem Reifbeißer vermuten Historiker heutzutage eben den bereits genannten gemischten Satz. Und zwar deswegen, weil damals gab es so gut wie keinen reinsortigen Anbau. Das war einfach zu der Zeit nicht üblich. Im Mittelalter, dann etwas später, hatte der Wein aus Wien übrigens einen sehr, sehr guten Ruf, also der gemischte Satz. Und er wurde zum Beispiel mit auch damals schon hohen Qualitätsweinen wie dem Rheinwein und dem Burgunderweinen verglichen. Und da gab es auch eine nette Aussage zu der ganzen Thematik. Und zwar hat man gesagt, eine Rebsorte im Weingarten ist eine Geige, der gemischte Satz aber ist ein Orchester. Und ich würde sagen, dieser Satz spricht Bände über die damalige Qualität des gemischten Satzes und über die Beliebtheit von diesem Wein. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es dann den sogenannten Nussberger. Und das war ebenfalls ein gemischter Satz vom Wiener Nussberg. Vielleicht eine kleine Anekdote am Rande zum Wiener Nussberg. Wer von euch ein bisschen ein Geld zur Verfügung hat und vielleicht sagt, ja, in Wien hätte ich gerne ein Grundstück, ja, der könnte in der Gegend durchaus fündig werden, aber man sollte ein bisschen mehr in der Portokasse haben. Denn für 500 Quadratmeter kann man dort durchaus mal um die 2 Millionen Euro lassen. Ohne Steuer, ohne Maklergebühr, versteht sich. Die kommt natürlich dann noch extra dazu. Aber ist teuer, aber dafür, ja, es ist ein besonderes Privileg, darf man dann mehr oder weniger auf einem Weinberg, in einem Weingebiet bauen. Das ist auf einem sehr, sehr alten Recht basierend, warum man das dort darf. Eigentlich ist das in Wien verboten. Weingebiete in Wien sind geschützt, die dürfen nicht bebaut werden, die müssen erhalten werden. Und das ist auch der Grund, und komme dann gleich wieder zum gemischten Satz zurück, warum Wien die einzige Metropole Europas ist, soweit ich das noch weiß, und ich in der Literatur gelesen habe, also das sollte auf alle Fälle stimmen, ist die einzige Metropole Europas, die Wein quasi auch exportieren kann, sprich, die so viel Wein produziert, dass sie mehr hat als Eigenbedarf da ist. Das haben nicht wirklich andere Metropolen in Europa, zum Beispiel Paris, dort wird auch Wein kultiviert, aber der Ertrag ist so gering, das ist rein Eigenbedarf. Ja, zurück zum Nussberger. Der war zu der Zeit der beste Wein des Kaiserreiches, hat da einige Prädikate sogar gewonnen. Ende des 19. Jahrhunderts kam aber dann der tiefe Fall des gemischten Satzes. Und zwar ging da eindeutig der Trend zu den reinsortigen Weinen. Sprich, es wurde nicht mehr gemischt gebaut, sondern reinsortig. Übrigens, das Gemischte, nur kurz, hatte ja auch einen Vorteil. Und zwar hat das die Ernte des Winzers gesichert. Hätte man reinsortig angebaut zum Beispiel, hätte es durchaus sein können, dass ein Frost die komplette Pflanze dahingerafft hätte oder hat. Wenn ich was Gemischtes anbaue, ja, dann hat es vielleicht eine Rebe erwischt, aber den Nachbarstock, der komplett eine andere Sorte ist, der hätte es überlebt, weil der nicht so frostanfällig war. Das war die Grundüberlegung und wieso man das seinerzeit gemacht hat. Ja, und dann kam eine schlimmere Zeit von diesem Wein, wie gesagt. Er wurde dann verächtet, er wurde dann mehr oder weniger sogar degradiert vom ehemals Qualitätswein zum, unter Anführungszeichen, ja, primitiven Schankwein. Ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg ist er leider gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Doch, es gab ein paar wenige Winzer, die am gemischten Satz, zum Glück muss man heutzutage sagen, festgehalten haben. Zwar ein gewisser Franz Meyer, ein Fritz Wieninger und ein Richard Zahel. Die kultivierten weiter nach dieser Methode und kelterten auch weiterhin den gemischten Satz. Ja, und seit einigen Jahren erfreut sich dieser Wein wieder einer Renaissance und ist eigentlich überall vorhanden mittlerweile. Also die Wiener Winzer kultivieren den wieder im großen Stil. 2008, glaube ich, müsste es gewesen sein, wurde er von der Slow Food Organisation in die sogenannte, glaube ich, kulinarische Arche aufgenommen, als ein kulinarisches Erbe. Und im Jahre 2013 hat man den gemischten Satz, wenn er denn aus Wien kommt, auch das Prädikat DAC verliehen. Von Wien darf ich euch jetzt ein Stück südlicher entführen, und zwar geht's in das Südburgenland, und dort gibt es auch eine ganz spezielle Weinrarität, und zwar der Uhudler. Das ist ein Wein, der von Direktträgern gewonnen wird oder aus dem man aus Direktträgern macht. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht so der große Weinfan. Gelegentlicher Achterl ist ganz okay. Und ich habe halt so mein, wie soll ich sagen, Problem, dass ich sagen kann, okay, ja, der Wein hat jetzt ein Bouquet von einer Blumenwiese und das erinnert mich an Ananas und weiß der Gott noch was. Beim Uhudler sagt man, dass der nach Walderdbeeren schmeckt. Und ihr wisst ja, Walderdbeeren haben einen durchaus intensiven Geschmack. Und obwohl ich ja sonst beim Wein das nicht so erkenne, aber bei den Uhudlern, die ich schon verkosten durfte, habe ich die Walderdbeeren wunderbar rausgeschmeckt. Also bei dem stimmt's wirklich. Also da, das kann ich bestätigen, der hat wirklich einen waldbeerigen Geschmack. Ja, der Uhudler hat übrigens eine sehr, sehr bewegte Geschichte hinter sich. Und zwar geht das eine Zeit zurück. Und zwar, ich habe euch ja das schon einmal erzählt, es gab ja das Reblausproblem in Europa. Und um das zu bekämpfen, hat man amerikanische Rebkulturen eingeführt, die man eben zur Veredelung unserer heimischen Arten genommen hat, um diese mehr oder weniger resistent gegen die Reblaus zu machen. Wenn man jetzt nur von den amerikanischen Sorten Wein gewinnt oder Wein gewinnt Trauben erntet und daraus Wein gewinnt, spricht man von einem Direktträgerwein. Der Uhudler ist so ein Direktträgerwein, und zwar wurde der eben direkt von den reinen amerikanischen Sorten gewonnen. Im 20. Jahrhundert hingegen begann aber dann der Abstieg des Uhudlers. Am Anfang war er sehr geschätzt, man hat es gern gemacht, weil er durchaus ein anderer Geschmack war, als man ihn von unseren Rebsorten her kannte oder auch von den veredelten Rebsorten. Aber man behauptete damals, dass der Wein sehr viel Methanol beinhaltet, und wie wir ja wissen, Methanol ist schlecht für uns Menschen. Das führte zunächst zu einem Erlass, dass er ab 1929 extra markiert werden musste, sprich, da musste man draufdrucken, Achtung, Direktträgerwein. So wie bei den Zigarettenpackungen heutzutage. Ich weiß nicht, so ein wohliger Vergleich, aber damit man sich so circa vorstellen kann. 1937 durfte kein Wein mehr mit Uhudler verschnitten werden, das war auch untersagt. 1946 kam dann ein ziemlicher Tiefschlag, und zwar mussten da 75% der Uhudler Rebflächen gerodet werden. 1961 folgte der nächste Schritt, da verkam dann das erste Verkaufsverbot. Man durfte ihn lediglich als Haustrunk verwenden, sprich für den Eigenbedarf des Winzers. Ja, und dann, bald sind wir am Ende mit den Jahreszahlen, keine Sorge, 1971 wurde dieser Haustrunk auch mengenmäßig reglementiert, da durften maximal 400 Liter mehr gekeltert werden. Ja, und schließlich und endlich 1985 wurde der Uhudler in Österreich komplett verboten. Hängt auch mit dem damaligen Weinskandal zusammen. Und erst, und das ist die Sternstunde des Uhudlers wieder gewesen, muss man sagen, mit dem 1. August 1992 durfte er wieder im großen Stil verkauft und auch kultiviert werden. Aber, und das kommt jetzt wieder ein großes Aber, es gab nur ein Ausnahmegesetz. Und zwar sagt das, dass das nur erlaubt ist bis zum 31. Dezember 2030. Was danach passieren wird, das steht noch in den Sternen. Vermutlich wird es wieder einen Streit um das Thema geben. Aber schauen wir mal, vielleicht gibt es den Gabelbissen-Podcast 2030 noch und da werde ich euch dann berichten, wie es um den Uhudler steht. Uhudler, ja, ich habe gesagt, Südburgenland, und der darf auch nur dort so kultiviert werden. Also man kann ihn schon in der Steiermark und anderen Weinregionen kultivieren, klar, nur da darf ich ihn nicht Uhudler nennen. Zur Entstehung des Namens gibt es auch wieder eine kleine Legende. Und zwar besagt sie, dass die Winzer eben dem Uhudler in den Weinkellern gefrönt haben und vielleicht ein bisschen mehr davon erwischt haben. Ja, und so nach einer langen durchzechten Nacht kamen sie heim und die Frauen sollen gesagt haben, na, du schaust mal wie ein Uhu-Haus. Und eben von diesem Uhu kommt dann der Begriff Uhudler. Eine andere Legende spricht von einem sogenannten Blutzer, das ist ein Gefäß mit zwei Löchern, der Udler genannt wurde und in dem zunächst der Udler abgefüllt wurde und von daher soll der Name kommen. Für mich persönlich klingt die zweite Geschichte wahrscheinlicher, die erste, ja, ist halt ein bisschen was Netteres, muss man dazu sagen. Ja, die Uhudler Rebsorten sind übrigens sehr, sehr resistent gegen die Reblaus und andere Krankheiten, was sie sehr pflegeleicht macht und keine Spritzmittel erfordert. Und übrigens, der Uhudler ist verwandt, sage ich jetzt einmal, mit dem vorigen Wein. Er ist nämlich auch ein gemischter Satz. Er besteht nämlich aus verschiedenen Rebsorten, und zwar aus den Concord, Delaware, Elvira und Ripatella. Sortenreine Weine, von denen vier genannten, werden in Österreich so abfällig gern als Rabiatperle oder Heckengläscher bezeichnet. Man diese Begriffe noch generell für billigen und nicht so guten Wein verwendet. Denn die Rabiatperle, so kommt daher, wenn man zu viel genießt oder trinkt vor dem Wein, genießen ja bei schlechten Wein eher schwer, soll man eben rabiat werden und wenn man dann so einen Rausch hat, dann gläscht sein sprichwörtlich in die Hecke rein, sprich, man torkelt und fällt ins Gebüsch. Ich habe euch ja vorher erzählt, er wurde wegen dem Methanolgehalt verboten. Das stimmt, dass Uhudler einen höheren Methanolgehalt hat als andere Weine. Doch laut aktuellen Studien ist das gesundheitlich für den Menschen nicht bedenklich. Also die Konzentration ist so gering, dass sich das auf unsere Gesundheit eigentlich nicht auswirkt. Die Qualität des Uhudlers konnte in den letzten Jahren massiv gesteigert werden. Hier haben wir wirklich hochqualitative Weine. Er muss speziell gekennzeichnet werden, aber nicht wegen dem Methanol, sondern um zu erkennen, dass es sich hierbei um einen guten und original Uhudler handelt. Ja, und dann muss auch in einer 1-Liter Flasche verkauft werden. Also man findet ihn nicht in 0,75 oder größer, der muss in 1 Liter sein. Außer in 0,25 Domblutzer. Das ist ein kleines Gefäß, da kann man auch Udler kaufen. Ja, und neben Trinken wird er auch übrigens in der Küche verwendet. Da gibt es einige Gerichte, die Uhudler verwenden. Ja, und dann wird Schnaps davon gebrannt oder es gibt auch einen Uhudler Traubensaft. Den habe ich schon mal gekostet und ich muss sagen, auch der schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut. So, und last but not least kommen wir zu einer sicherlich sehr bekannten Weinspezialität aus Österreich, und zwar dem Schilcher. Ganz streng genommen handelt es sich beim Schilcher um einen sogenannten blauen Wildbacher, das ist die eigentliche Bezeichnung dieser Weinsorte. Er wird, wenn er Schilcher sein möchte oder sein soll, in der Steiermark kultiviert. Und zwar in einer speziellen Gegend der Steiermark. Wenn nur dann darf er Schilcher genannt werden. Das ist wie ein Uhudler, der darf auch nur so genannt werden, wenn er aus dem Südburgenland kommt. Was den Schilcher auszeichnet, ist der, wie soll man sagen, durchaus spezielle Geschmack. Beim Uhudler gibt es zwei Arten von Leuten. Die einen, die ihn lieben und die anderen, die ihn hassen. Oder, ja, sagen wir so, nicht mögen. Das Hassen ist ein bisschen sehr radikal ausgedrückt. Ich persönlich muss gestehen, ich zähle mich eher zur Zweiteren. Ich kann dem Schichtgeschmack nichts abgewinnen. Dieses Aroma, das er da entwickelt, entsteht eben durch das spezielle Klima und den speziellen Boden, den in der Steiermark, also in dieser Schilche-Region, vorfindet. Der Blaue Wildbacher reagiert sehr, sehr stark auf den Boden. Da reicht schon, dass er ein bisschen höher ist und die Humusschicht ist anders, dann entwickeln die Trauben einen anderen Geschmack. Und zwar in höheren Regionen erinnert er ein bisschen an schwarze Riebissel oder schwarze Johannisbeeren. Und in den tieferen Regionen, da habe ich dann einen Wein, der vielleicht mehr an Erdbeeren erinnert. Ja, und auch bei der Farbe kann der Schilcher sehr stark variieren. Auf der einen Seite hängt das auch wieder mit der Höhe zusammen und auf der anderen natürlich auch mit der Maischedauer. Und hier kann ich unterschiedlichste Färbungen dann erreichen, von dezent rosa, roséfarben bis einen kräftigen roten Wein. Wobei jetzt nicht mit Rotweinen zu vergleichen, hat schon ein bisschen andere Färbung. Mittlerweile versuchen die steirischen Schilcher-Winzer, boah, das ist rausbringend furchtbar, aber eine einheitliche Farbe zu machen, damit einfach überall als Schilcher erkannt wird. Und zwar versucht man da einen schönen hellrosa Ton zu bekommen. Der Wein selbst, also der Blaue Wildbacher, so sagt man, wurde angeblich schon von den Kelten geschätzt und kultiviert. Bereits 1580 findet man die erste urkundliche Erwähnung des Schilchers, also steht dezidiert der Schilcher drinnen. Und 1842 wurde der Blaue Wildbacher erstmals klassifiziert, also in das Weinbuch aufgenommen. Ja, und der Erzherzog Johann war ein großer Fan des Schilcherweines. Der hat ihn dann im 19. Jahrhundert sehr, sehr stark gefördert. Ja, und daher führt es dann eben in der Region zu einer sehr, sehr starken Ausbreitung. Ja, und ihr könnt euch vielleicht noch einen gewissen Franz Zweigel erinnern, der uns nicht nur den Zweigel Rotwein beschert hat, sondern auch einige andere Wein- oder Weinstockkreationen, Weinstockveredelungen. Und auch der hat hier beim Schilcher wieder ein bisschen was dazu beigetragen. Und zwar mit seiner Hilfe konnten beim Blauen Wildbacher, konnte man den mehr oder weniger in 40 Unterarten einteilen. Und zwar abhängig von der Herkunft. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Man glaubt es gar nicht, wie sich der dann in den einzelnen Regionen weiterentwickelt hat. Und das konnte eben mit der Hilfe des legendären Franz Zweigelt gemacht werden. Woher jetzt die Urform genau kommt, diese Rebsorte, kann man heutzutage nicht mehr sagen. Es gibt halt Vermutungen, dass er eben eine typisch mitteleuropäische Sorte ist. Ob es wirklich so ist, das, wie gesagt, ist wirklich schwer zu sagen. Kleiner Tipp noch, der Schilcher sollte, wenn möglich, immer jung getrunken werden. Denn nur dann hat dieser Wein seine Fruchtigkeit und seine Spritzigkeit. Wenn er dann zu lang gelagert wird, verliert er das und dann hat man nicht mehr diesen typischen Schilcher-Geschmack. Einen echten Schilcher aus der Region erkennt man übrigens anhand eines aufgedruckten weißen Pferdes am Etikett. Und das hängt damit zusammen, da in der Weinregion das berühmte Pibergestüt beheimatet ist. Wem jetzt das Pibergestüt nicht sagt, da kommen wohl Österreichs berühmteste Pferde her. Und zwar, ihr kennt sie sicherlich alle, die Lipizzaner. Eben auf diesem Gestüt werden diese weltberühmten Pferde gezüchtet und ich glaube auch trainiert. Bin mir jetzt nicht 100% sicher, ich glaube aber schon, dass man anfänglich, man, das eigentliche Training ist ja dann in der Wiener Hofreitschule, aber eben die kommen aus dem Gestüt. Und weil das eben dort beheimatet ist, haben sich die Winzer, die Vereinigung, darauf geeinigt, dass man dieses weiße Pferd aufs Etikett druckt. Aus dem Schilcher wird übrigens nicht nur reiner Wein gemacht, der wird auch als Sekt und Frizzante angeboten, beziehungsweise auch als Essig. Ja, und da sind wir auch schon wieder, böse Zungen sagen, ja, dass eigentlich der Schilcher generell nur Essig wäre und kein Wein. Das sei jetzt mal so im Raum gestellt. Ich will hier keinen Schilcher-Fan irgendwie zu nahe treten. Ich sage auch nur, was die bösen Zungen behaupten. Ich würde das nie sagen, weil ich weiß, es gibt einen eigenen Schilcher-Essig. Und was ebenfalls vom Schilcher beliebt ist, und das mag auch ich von ihm sehr gern, ist der Schilcher-Sturm. Der hat nämlich so einen guten, speziellen Geschmack, das ist wirklich grandios. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, den kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Der ist nämlich nicht so süß wie jetzt ein Weißer oder Roter Stumpf, hat so eine leichte, angenehme Säure dabei. Oh, das macht das Ding einfach herrlich. Und das ist, wie gesagt, die einzige Variante, die mir vom Schilcher schmeckt. Man, wer weiß, vielleicht habe ich auch noch nicht den richtigen Schilcher verkostet. Kann ja durchaus auch sein. Man weiß es nicht. Jetzt würde mich mal interessieren, vor allem von meinen Hörern und Hörerinnen außerhalb Österreichs, und da weiß ich, da habe ich ja einige, wer von euch kennt denn die drei von mir hier vorgestellten Weine? Gibt es die zum Beispiel auch in Deutschland zu kaufen? Gemischten Satz könnte ich mir durchaus vorstellen, aber Uhudler und Schilcher weiß ich nicht so recht. Würde mich echt freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen etc. mit den Weinen rein in die Kommentare zur aktuellen Folge schreiben würdet, weil ich persönlich kenne den nur von uns und ich weiß zum Beispiel, dass Uhudler nicht so leicht zu bekommen ist. Von daher würde es mich echt interessieren, gibt es den auch im Ausland zu kaufen? Also Deutschland, Tschechien, Ungarn, egal wo, nur nicht in Österreich. Ja, und ich würde sagen, jetzt nehmen wir mal den Uhudler und mit dem kochen wir heute was. Und zwar habe ich euch da ein Rezept rausgesucht für eine Suppe, und zwar eine Uhudler-Suppe. Und da benötigen wir für 4 Portionen einen halben Liter Rinderbrühe, frisch oder, wer es nicht frisch hat, kann es gerne auch auf den Brühwürfel zurückgreifen oder halt auf dieses Pulver, weil man ja frischen selbstgemacht wäre am besten, aber wenn man es nicht hat und es ist halt geschickt, muss man ehrlich sagen, kann man ruhig die Brühwürfel nehmen. Finde ich persönlich jetzt nicht so verwerflich. Weiters dann einen halben Liter Uhudler, einen halben Becher Schlagobers, eine Zwiebel, eine Zimtstange, etwas Butter, Salz und Pfeffer. Ja, im ersten Schritt müssen wir die Zwiebel zunächst einmal schälen und anschließend in wirklich kleine Würfel schneiden. Da achtet wirklich darauf, dass die schön klein sind, weil in der Suppe wollen wir keine großen Zwiebelstücke haben. Das ist ja nicht sehr angenehm. Die kleinen Zwiebelwürfel schwitzen wir dann in etwas Butter an und das Ganze löschen wir dann mit unserem Uhudler ab. Dann kommt die Zimtstange dazu und das Ganze lassen wir dann bei mittlerer Temperatur so circa um die Hälfte rein reduzieren. Anschließend kommt unsere Brühe dazu. Das Ganze schmecken wir dann mit Salz und Pfeffer ab und lassen es mal schön kräftig aufkochen. Nach ein paar Minuten können wir die Temperatur auch schon runterdrehen. Dann kommt der halbe Becher Schlagobers zu unserer noch nicht ganz fertigen Suppe dazu. Das rühren wir mal schön um. Und anschließend nehmen wir am besten, somit wie ich die Erfahrung gemacht, einen Pürierstab und schlagen das schön schaumig auf. Man, bitte stellt euch jetzt nicht vor, dass wir da hier wirklich extrem viel Schaum haben, aber es entsteht ein bisschen Schaum drin. Und ich finde, das macht bei so einer Suppe extrem aus, dass die ja, so einen speziellen Kick auf der Zunge hat, wenn man das isst. Diese leichten Luftperlen, wenn ich mal so sagen will, beim Essen, ja, das ist schon wirklich ganz was Tolles. Also ich liebe das bei so Süppchen, Suppen, wenn die so ein bisschen Luft drinnen haben und das so schön schaumig ist. Und gerade bei der Suppe kommt dann der Geschmack einfach viel, viel besser zur Geltung. Ja, und zum Schluss können wir, wenn wir wollen, ist jetzt nicht zwingend optional, die Suppe noch mit kalten Butterstücken leicht binden. Ja, und dann sofort heiß servieren. Wer möchte, kann dazu noch ein paar selbstgemachte Croutons als Einlage anbieten. Was anderes würde ich persönlich jetzt sagen, passt nicht so ganz rein. Ja, und schon sind wir am Ende der heutigen Folge angelangt und ich möchte jetzt nochmal kurz auf die Folge 100 zu sprechen kommen. Wer möchte, da hätte ich mir gedacht, es wäre schön, wenn vielleicht ein paar von euch mir ein nettes Audiokommentar zur Folge 100 schicken. Da könnte zum Beispiel eine Anekdote von einem österreichischen Rezept, das ich euch vorgestellt habe, erzählen. Oder wo ihr mal dieses und jenes probiert habt, irgendein Erlebnis, das einfach zu österreichischen Essen passt, zu österreichischen Speisen, Küche, was auch immer. Oder ihr könnt mir einfach auch nur nette Grüße schicken. Egal was kommt, ich baue es garantiert in die Folge 100 ein. Naja gut. Solange ich nicht das berühmte Explicit Tag bei Apple iTunes hinzufügen muss, baue ich es ein. Sagen wir mal so. Würde mich wirklich freuen, wenn ihr was schickt, einfach mit eurem Smartphone, am Rechner, egal mit was, eine MP3-Datei, eine OGG-Datei, egal welches Format, aufnehmen und mir dann per E-Mail schicken. E-Mail-Adresse findet ihr auf gabelbissen.at. So, jetzt sind wir wirklich am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn ihr noch Fragen zu den Weinen oder zum Rezept habt, ihr wisst, wie ihr mich erreichen könnt. Ich sage wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen und beim Genuss des ein oder anderen Glaserl österreichischen Weins. Egal, ob es ein spezieller ist wie Uhudler Schilcher oder gemischter Satz oder eine schöne reinsortige Variante von einem weißen oder roten. Also bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.